Abschnitt 14 aus Die drei Musketiere, Band 2. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Die drei Musketiere, Band 2. Von Alexandre Dumas. Übersetzt von August Zöller. Kapitel 14. My Lady. D'Artagnan war My Lady gefolgt, ohne dass er von ihr bemerkt wurde. Er sah sie in den Wagen steigen und hörte sie dem Kutscher Befehl geben, nach Saint-Germain zu fahren. Es wäre fruchtlos gewesen, einem im starken Trabe von zwei kräftigen Pferden fortgeführten Wagen zu Fuße zu folgen. D'Artagnan kehrte daher nach der Rue Ferrand zurück. In der Rue de Seine traf er Planchet, der vor einer Pastetenbäckerbude stand und über ein Backwerk von äußerst appetitlichem Aussehen entzückt zu sein schien. Er gab ihm Befehl, zwei Pferde in den Ställen von Herrn von Treville, eins für ihn selbst, eins für Planchet, zu satteln und ihn bei Athos damit abzuholen. Herr von Treville hatte D'Artagnan ein für allemal seine Stelle zur Verfügung gestellt. Planchet schlug den Weg nach der Rue de Colombier und D'Artagnan den nach der Rue Ferrand ein. Athos war zu Hause und leerte traurig eine der Flaschen von dem berühmten spanischen Wein, den er von seiner Reise in die Picardie mitgebracht hatte. Er hieß Grimaud durch ein Zeichen ein Glas für D'Artagnan herbeischaffen, und dieser gehorchte wie gewöhnlich stillschweigend. D'Artagnan erzählte nun seinem Freunde Athos alles, was zwischen Porthos und der Prokuratorsfrau vorgefallen war, und wie ihr Kamerad zu dieser Stunde bereits auf dem Wege sein durfte, sich zu equipieren. »Was mich betrifft«, antwortete Athos auf diese ganze Erzählung, »ich bin völlig ruhig. Die Frauen werden sicherlich nicht die Kosten für meine Ausrüstung bezahlen.« »Und dennoch gibt es für den hübschen, artigen, stolzen Herrn, der ihr seid, mein lieber Athos, weder Prinzessinnen noch Königinnen, die vor euren Liebespfeilen geschützt wären.« In diesem Augenblick streckte Planchet bescheiden den Kopf durch die halb geöffnete Türe und meldete, dass die beiden Pferde vor dem Hause stünden. »Welche Pferde?« fragte Athos. »Zwei Pferde, die mir Herr von Treville zum Spazierenreiten leiht und mit denen ich einen Ritt nach Saint-Germain machen will.« »Und was wollt ihr in Saint-Germain tun?« fragte Athos. Hierauf erzählt ihm D'Artagnan, wie er in der Kirche der Dame begegnet war, welche ihn, nebst dem Herrn im schwarzen Mantel und der Narbe am Schlafe, beständig in Unruhe erhielt. »Das heißt, ihr seid verliebt in diese, wie ihr es in Madame Bonacieux waret«, sprach Athos, verächtlich die Achseln zuckend, als fühlte er Mitleid mit der menschlichen Schwäche. »Ich? Keineswegs«, rief D'Artagnan. »Ich bin nur begierig, das Geheimnis aufzuklären, in das sie verwickelt ist. Ich weiß mir keinen Grund anzugeben, aber ich bilde mir ein, diese Frau, so unbekannt sie mir ist und so unbekannt ich ihr bin, übe einen Einfluss auf mein Leben aus.« »Ihr habt im Ganzen recht«, sprach Athos. »Ich kenne keine Frau, bei der es sich der Mühe lohnen würde, sie aufzusuchen, wenn sie einmal verloren ist. Madame Bonacieux ist verloren. Desto schlimmer für sie. Sie mag sich wieder suchen.« »Nein, Athos, nein, ihr täuscht euch«, sprach D'Artagnan. »Ich liebe meine arme Constance mehr als je, und wenn ich den Ort wüsste, wo sie sich befindet, so würde ich, und wäre sie am Ende der Welt, schleunigst gehen und sie den Händen ihrer Feinde entreißen. Aber ich weiß diesen Ort nicht. Alle meine Nachforschungen waren fruchtlos. Ihr seht wohl ein, man muss sich zerstreuen.« »Zerstreut euch mit, my lady, mein lieber D'Artagnan. Ich wünsche es euch von ganzem Herzen, wenn es euch unterhalten kann.« »Hört, Athos«, erwiderte D'Artagnan, »statt euch hier eingeschlossen zu halten, als wäret ihr im Arreste, steigt zu Pferde und reitet mit mir nach Saint-Germain.« »Mein Lieber«, sagte Athos, »ich reite meine Pferde, wenn ich habe. Habe ich keine, so gehe ich zu Fuße.« »Wohl«, sprach D'Artagnan, über die Unfreundlichkeit von Athos lächelnd, die ihn bei einem anderen sicherlich verletzt haben würde. »Ich bin weniger stolz als ihr. Ich reite das, was ich finde. Also auf Wiedersehen, mein lieber Athos.« »Auf Wiedersehen«, sagte der Musketier und machte Grimmer ein Zeichen, die Flasche zu entpfropfen, die er gebracht hatte. D'Artagnan und Planchet sprangen in den Sattel und schlugen die Straße nach Saint-Germain ein. Auf dem ganzen Wege ging D'Artagnan das, was Athos dem jungen Manne von Madame Bonacieux gesagt hatte, im Kopfe um. Obgleich D'Artagnan nicht von sehr sentimentalem Charakter war, so hatte doch die hübsche Krämerin einen wirklichen Eindruck auf sein Herz hervorgebracht. Er war, wie er sagte, bereit, um sie aufzusuchen, bis an das Ende der Welt zu gehen. Aber die Welt hat, insofern sie rund ist, viele Enden, und er wüsste nicht, nach welcher Seite er seine Richtung nehmen sollte. Mittlerweile suchte er zu erfahren, wer My Lady wäre. My Lady hatte mit dem Manne in dem schwarzen Mantel gesprochen und kannte ihn also. In D'Artagnans Geiste aber war es sicherlich der Mann mit dem schwarzen Mantel, der Madame Bonacieux zum zweiten Male entführt hatte, wie dies bei dem ersten Male der Fall gewesen. D'Artagnan log also nur halb, was im Ganzen unbedeutend Lügen heißt, wenn er sagte, indem er My Lady aufsuche, suche er zur gleichen Zeit Constanze auf. Dies bei sich bedenkend und sein Pferd von Zeit zu Zeit mit den Sporen aufmunternd, legte D'Artagnan den Weg zurück und erreichte Saint-Germain. Er kam an dem Pavillon vorüber, in welchem 10 Jahre später Ludwig der 14. geboren werden sollte, und schaute, durch eine ziemlich öde Straße reitend, rechts und links, ob er nicht irgendeine Spur von seiner schönen Engländerin finden würde, als er im Erdgeschosse eines hübschen Hauses, das nach dem Gebrauch jener Zeit kein Fenster nach der Straße zu hatte, ein ihm bekanntes Gesicht erblickte. Dieses Gesicht ging auf einer Art von Terrasse spazieren, welche mit Blumen geschmückt war. Planchet erkannte es zuerst. »Ei, gnädiger Herr«, sagte er, sich an D'Artagnan wendend, »erinnert ihr euch des Gesichtes nicht mehr, das dort Maulaffenfeil hat?« »Nein«, antwortete D'Artagnan, »und doch weiß ich gewiss, dass ich diesen Menschen nicht zum ersten Male sehe.« »Bei Gott, ich glaube es wohl«, versetzte Planchet. »Das ist der arme Lubin, der Lakai des Grafen von Vardes, den ihr vor einem Monat in Calais auf dem Wege nach dem Landhause des Gouverneurs so übel zugerichtet habt.« »Ah, ja, so ist es«, sprach D'Artagnan. »Ich erkenne ihn nun wieder. Glaubst du, dass er dich auch erkennt?« »Meiner Treue, gnädiger Herr. Er war so voll Angst, dass ich nicht denken kann, ich werde ihm im Gedächtnis geblieben sein.« »Nun, so geh und rede mit dem Burschen. Erkundige dich gesprächsweise, ob sein Herr noch lebt.« Planchet stieg ab, ging gerade auf Lubin zu, der ihn wirklich nicht erkannte, und die zwei Bedienten fingen an, in schönster Eintracht miteinander zu plaudern, während D'Artagnan die zwei Pferde in ein Gässchen trieb und um ein Haus ging und zurückkehrte, um dem Gespräche hinter einem Haselstrauche versteckt beizuwohnen. Kaum hatte er sich einen Augenblick seinen Beobachtungen hingegeben, als er das Geräusch eines Wagens vernahm und die Karosse von My Lady ihm gegenüber anhielt. Er konnte sich nicht täuschen. My Lady saß darin. D'Artagnan legte sich auf den Hals seines Pferdes, um alles zu sehen, ohne gesehen zu werden. My Lady schaute mit ihrem reizenden blonden Kopfe aus dem Kutscherschlage heraus und gab ihrer Zofe Befehle. Die letztere, ein hübsches, lebhaftes, behendes Mädchen, die wahre Kammerjungfer einer vornehmen Dame, sprang von dem Fußtritte herab, auf dem sie nach der Sitte jener Zeit saß, und wandte sich nach der Terrasse, wo D'Artagnan Lubin bemerkt hatte. D'Artagnan folgte der Zofe mit den Augen und sah sie nach der Terrasse gehen. Zufälligerweise aber hatte ein Befehl aus dem Innern des Hauses Lubin hineingerufen, und Planchet, der nach allen Seiten hinschaute, um zu erforschen, wo sein Herr verschwunden sein möchte, war allein geblieben. Die Kammerfrau näherte sich Planchet, den sie für Lubin hielt, gab ihm ein Billett und sagte, »Für euren Herrn.« »Für meinen Herrn?« fragte Planchet sehr erstaunt. Ja, und es hat große Eile. Nehmt also Geschwinde. Hienach kehrte sie nach dem Wagen zurück, der wieder nach der Seite, von welcher er hergekommen war, umgekehrt hatte. Sie sprang auf den Fußtritt und die Karosse entfernte sich. Planchet wandte das Billett um und um, lief dann, an den leidenden Gehorsam gewöhnt, von der Terrasse herab, eilte in das Gässchen und traf nach 20 Schritten seinen Herrn, der alles gesehen hatte und ihm entgegenkam. »Für euch, gnädiger Herr«, sprach Planchet, das Billett dem jungen Manne überreichend. »Für mich«, entgegnete D'Artagnan, »bist du dessen ganz gewiss?« »Bei Gott, ich bin dessen gewiss«, die Kammerjungfer sagte, »für deinen Herrn.« »Ich habe keinen anderen Herrn außer euch, also?« »Ein hübscher Bissen von einem Mädchen, diese Zofe, meiner Treue.« D'Artagnan öffnete den Brief und las folgende Worte. »Eine Person, welche sich mehr für euch interessiert, als sie sagen kann, wünschte zu wissen, an welchem Tage ihr im Walde spazieren zu gehen imstande seid. Morgen erwartet ein schwarz- und roter Bedienter im Hotel zum Goldenen Felde eure Antwort.« »Oh, oh«, sagte D'Artagnan zu sich selbst, »das ist ein wenig lebhaft. Es scheint, my Lady und ich leiden an demselben Übel. Nun, Planchet, lass hören. Wie befindet sich Herr von Vardes? Er ist also nicht tot?« »Nein, gnädiger Herr, es geht so gut, als es mit 4 Degenstichen im Leibe gehen kann. Denn ihr habt diesem Edelmann 4 ganz tadellose beigebracht, und er ist noch sehr schwach, da er beinahe all sein Blut verloren hat. Lubin erkannte mich nicht, wie ich dem gnädigen Herrn zum Voraus sagte, und erzählte mir das ganze Abenteuer von Anfang bis zu Ende.« »Sehr gut, Planchet, du bist der König der Lakaien. Jetzt steige zu Pferde, und wir wollen der Karosse nachreiten.« Das dauerte nicht lange. Nach 5 Minuten erblickte man die Karosse, welche auf der Biegung der Straße stille hielt. Ein reich gekleideter Kavalier befand sich am Kutschenschlage. Der Zwiesprach zwischen My Lady und dem Kavalier war so belebt, dass D'Artagnan auf der anderen Seite des Wagens stille hielt, ohne dass jemand, außer der hübschen Zofe, seine Gegenwart bemerkte. Die Unterredung fand in englischer Sprache statt, von der D'Artagnan nichts verstand, aber an dem Ausdrucke glaubte der junge Mann zu erkennen, dass die schöne Engländerin sehr zornig war. Sie schloss mit einer Gebärde, die ihm keinen Zweifel über die Natur der Unterhaltung ließ, das heißt mit einem Fächerschlage, der mit solcher Gewalt zur Anwendung kam, dass das kleine weibliche Geräte in 1000 Stücke flog. Der Kavalier brach in ein Gelächter aus, das My Lady in Verzweiflung zu bringen schien. D'Artagnan meinte, dies wäre der geeignete Augenblick, um in das Mittel zu treten. Er näherte sich dem Kutschenschlage, entblößte ehrfurchtsvoll sein Haupt und sprach, »Madame, erlaubt mir, euch meine Dienste anzubieten. Es scheint mir, dieser Kavalier hat euch in Zorn gebracht. Sprecht ein Wort, und ich übernehme es, ihn für seinen Mangel an Höflichkeit zu bestrafen.« »Mein Herr«, antwortete sie in gutem Französisch, »mit freudigem Herzen würde ich mich unter euren Schutz stellen, wenn diese Person, welche mit mir streitet, nicht mein Bruder wäre.« »Oh, dann verzeiht mir«, sagte D'Artagnan, »ihr begreift, dass ich das nicht wusste, Madame.« »Was hat sich denn dieser Narr in unsere Angelegenheit zu mischen?« rief, sich zu dem Kutschenschlage herabbeugend, der Kavalier, den My Lady als ihren Verwandten bezeichnet hatte. »Und warum zieht er nicht seines Wegs?« »Selbst Narr«, erwiderte D'Artagnan, sich ebenfalls auf den Hals seines Pferdes herabbeugend und durch den Kutschenschlag redend. »Ich ziehe nicht meines Wegs, weil es mir hier zu bleiben beliebt.« Der Kavalier richtete einige englische Worte an seine Schwester. »Ich spreche Französisch mit euch«, rief D'Artagnan. »Ich bitte euch also, macht mir das Vergnügen und antwortet mir in derselben Sprache. Ihr seid der Bruder dieser Dame? Gut. Aber ihr seid glücklicherweise nicht der meinige.« Man hätte glauben sollen, My Lady würde furchtsam, wie dies gewöhnlich eine Frau ist, bei diesem Anfange der Ausforderung zu vermitteln suchen um zu verhindern, dass der Streit nicht zu weit käme. Aber sie warf sich im Gegenteil in ihrem Wagen zurück und rief dem Kutscher kalt zu: »Fahre nach dem Hotel!« Die hübsche Zofe warf einen unruhigen Blick auf D'Artagnan, dessen gefälliges Aussehen einen günstigen Eindruck auf sie hervorgebracht hatte. Die Karosse fuhr weiter und ließ die zwei Männer einander gegenüber. Kein materielles Hindernis trennte sie mehr. Der Reiter machte eine Bewegung, um dem Wagen zu folgen, aber D'Artagnan, bei welchem der bereits gärende Zorn sich noch mehr dadurch vermehrte, dass er in demselben den Engländer erkannte, der ihm sein Pferd und Athos beinahe seinen Diamant abgewonnen hatte, fiel ihm in den Zügel und hielt ihn zurück. »Ei, mein Herr«, sagte er, »ihr scheint mir noch mehr nah zu sein als ich, denn es kommt mir vor, als wolltet ihr vergessen, dass sich ein kleiner Streit zwischen uns entsponnen hat.« »Ah, ah«, entgegnete der Engländer, »ihr seid es, Meister. Ihr müsst also immer irgendein Spiel spielen?« »Ja, und das erinnert mich daran, dass ich Revanche zu nehmen habe. Wir werden sehen, mein lieber Herr, ob ihr den Raufdegen ebenso gut handhabt als den Würfelbecher.« »Ihr müsst bemerken, dass ich keinen Degen bei mir habe«, sprach der Engländer. »Wollt ihr den Tapferen gegen einen Unbewaffneten spielen?« »Ich hoffe, ihr werdet zu Hause einen besitzen.« »Jedenfalls habe ich zwei, und wenn ihr wollt, so spiele ich um einen mit euch.« »Unnötig«, sprach der Engländer, »ich bin hinreichend mit der gleichen Werkzeug versehen.« »Gut, mein würdiger Herr«, entgegnete D'Artagnan, »wählt euren längsten Degen und zeigt ihn mir diesen Abend.« »Wo, wenn ich bitten darf?« »Hinter dem Luxemburg. Das ist ein reizendes Quartier für Spaziergänge, wie ich sie euch vorschlage.« »Schön, man wird sich einfinden.« »Zu welcher Stunde?« »Um 6 Uhr.« »Ihr habt auch wohl ein paar Freunde?« »Ich habe 3, welche sich eine Ehre daraus machen würden, dasselbe Spiel zu spielen wie ich.« 3? Vortrefflich, wie sich das trifft«, rief D'Artagnan. »Das ist gerade meine Zahl.« »Und nun, wer seid ihr?« fragte der Engländer. »Ich bin Herr D'Artagnan, gascognischer Edelmann, diene bei der Leibwache, Kompanie von Herrn de Essart. Und ihr?« »Ich bin Lord Winter, Baron von Sheffield.« »Gut, ich bin euer Diener, mein Herr Baron«, sprach D'Artagnan, »obgleich eure Namen sehr schwer zu behalten sind.« Und er spornte sein Ross und galoppierte Paris zu. Wie das seine Gewohnheit bei solchen Gelegenheiten war, stieg er unmittelbar bei Athos ab. Er fand diesen auf einem großen Kanapee liegend, wo er, wie er sagte, wartete, bis seine Equipierung ihn aufsuchen würde. D'Artagnan erzählte Athos, abgesehen von dem Briefe an Herrn von Vadès, alles, was vorgefallen war. Athos war entzückt, als er erfuhr, dass er sich mit einem Engländer schlagen sollte. Wir haben erzählt, dass dies sein Lieblingsgedanke war. Man ließ sogleich Porthos und Aramis durch die Lakaien aufsuchen und sie von der Lage der Dinge in Kenntnis setzen. Porthos zog seinen Degen aus der Scheide, focht gegen die Wand, ging von Zeit zu Zeit rückwärts und machte Verbeugungen wie ein Tänzer. Aramis, der immer noch an seinem Gedichte arbeitete, schloss sich in dem Kabinett von Athos ein und bat, ihn nicht eher zu stören, als bis es Zeit wäre, vom Leder zu ziehen. Athos forderte von Grimaud durch ein Zeichen eine neue Flasche Wein. D'Artagnan ordnete in seinem Innern einen kleinen Plan, dessen Ausführung wir später sehen werden, und der ihm ein anmutiges Abenteuer verhieß, wie man an dem Lächeln sehen konnte, das von Zeit zu Zeit sich über sein träumerisches Antlitz hinzog. Ende von Abschnitt 14, gelesen von Jessi, Dessa Roßlau, im November 2025.